ist ein anderer Sport. Ein Wort, das wir erscheinen und diese Rapper blicken besorgt. Kein Nägel kauen und glasige Augen. Deine Frau fragt, krieg ich ein Foto? Doch meint damit, darf ich blasen im Auto? Ich könnte ein Arzt sein, aber hab's für Rap geopfert aus Liebe. Fahr diese Schiene wie Thomas, die kleine Lokomotive. Kein Schlaf mehr, ich zieh durch, bevor sich das Zeitfenster schließt. Sie sind nur Apps und Esser ist die Hardware. Wer hat dir den Unsinn hier beigebracht? Verfluche deinen Mentor. Dicker, wir sind aus dem Bunker, losen ist ein Fremdwort. Ich weiß noch, wie das alles begann, Dicker. Was ich tat, wie das Ding hier entstand, Dicker. Im Keller mit dem Mic in der Hand, Dicker. Jetzt kennen sie mich im ganzen Land, Dicker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft hab. Mein Lebenslauf ist unfassbar. Du behauptest, ich mach das hier nur noch für den Zaster. Doch ich stepp ans Mic und rolle über Hip-Hop wie ein Laster. Ich war besonders schon als Kind. Ist nicht schlimm, solange der Kontostand noch stimmt. Ich bin nicht umsonst da, wo ich bin. Nein, tut mir leid, so einfach kommt man nicht dahin. An die Spitze außen. Mein Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas runter. Und alle neuen Rapper machen Kampfsport. Doch wir sind aus dem Bunker, Dicker. Rap ist unsere Antwort. Ich weiß noch, wie das alles begann, Dicker. Was ich tat, wie das Ding hier entstand, Dicker. Im Keller mit dem Mic in der Hand, Dicker. Jetzt kennen sie mich im ganzen Land, Dicker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. Dich in Shorts und umsonst, auch wenn's keinen Sinn hat. Dicker, mitten Walder Straße wart, ich komm und hol dir Pinter. Leere Worte, ihr Horst, es spielt keine Rolle, wie der Bind am Sack. Was willst du mit dem Säbel da, du Honk, du bist nicht sinnbar. Sie hoffen es zu verhindern, am besten holst du gleich die Polizei. Prognose finster, mehr ist nicht drin, wie ein hohles Sein. Wir kommen vorbei, wischen Rapper mit dem Handrücken weg. Du hast nichts gelernt, außer wie sich ein Schwanz küssen lässt. Was für Warnschüsse jetzt? Nur Treffer, der einzig gute Sound, den ihr bringt, ist, wenn im Hintern eine Panflöte steckt. Sieh mal, ihr gebt euch damit zufrieden, Geschichten zu erzählen. Aber Dicker, wir sind aus dem Bunker, wir haben sie erlebt. Ich weiß noch, wie das alles begann, Dicker. Was ich tat, wie das Ding hier entstand, Dicker. Im Keller mit dem Mic in der Hand, Dicker. Jetzt kennen sie mich im ganzen Land, Dicker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem